Im Stadion 1. Mai in Pyongyang gingen die Vorrundenspiele der Gruppe 7 der AFC-Fußballmeisterschaft unter 23 2018 zu Ende. Mit 7 Punkten belegte die DFK Nationalelf den ersten Platz in der Gruppe und qualifizierte sich für die Hauptrunde des Fußballturniers. Hongkong China machte 5 Punkte, Laos 4 und Taipei China 0.